Nu saß wieder am Schreibschrank, aber nicht so lange diesmal. Er wäre gern länger sitzen geblieben, aber es klingelte. Es klingelte zweimal kurz hintereinander. Das hieß, er sollte runterkommen. Die Klingel stand in der Küche auf dem Küchenschrank. Seine Eltern brauchten nur zu klingeln, wenn er herunterkommen sollte. Sein Vater pfiff manchmal auch, aber seine Mutter klingelte nur, weil sie nicht pfeifen konnte. Für Nu war ein Klingelzeichen festgelegt und für seine Brüder waren andere Klingelzeichen festgelegt und für seine Schwester war wieder ein anderes Klingelzeichen festgelegt. Da konnte niemand durcheinander kommen. Und das Klingeln war so laut, dass es jeder hören konnte. Nur manchmal, wenn sie sich stritten oder rumalberten, wussten sie nicht, wie oft es geklingelt hatte. Dann liefen vielleicht Nus zweitältester Bruder und Nu die Treppe herunter, weil sie nicht sicher waren, wem das Klingeln gegolten hatte. Hauptsache derjenige, dem das Klingeln gegolten hatte, lief in die Küche hinunter. Der andere konnte ja wieder hochgehen. Klingelte es einmal lang, bedeutete das, dass sie zu viel Lärm machten. Ruhe hieß dieses Klingelzeichen, wie es auch auf dem Pappkärtchen stand. Klingelte es zweimal lang, hieß das, dass sie alle herunterkommen sollten. Nu waren die Beine eingeschlafen, er ächzte und stöhnte und war nicht schnell genug. Er hastete die Treppe herunter und stolperte. »Kannst du nicht aufpassen?« Seine Mutter stand im Flur und wartete. Er sollte Kartoffeln aus dem Keller holen. Seine Mutter hielt ihm den schwarzen Emailletopf entgegen, Nu blickte sie an und griff nach dem Topf. Sie trug die geblümte Dederon-Schürze. Die Schürze ließ ihren fleckigen Hals frei. Seine Mutter hatte Flecken am Hals und an den Händen. An den Händen hatte sie braune und weiße Flecken und am Hals hatte sie rote Flecken. Manchmal dachte Nu, dass ihre Hände künstlich waren, so wirkte das Weiß auf ihrem Handrücken. Sie drehte sich Lockenwickler in die Haare. Da sah der Kopf komisch aus, das dicke Gesicht stand vor. Seine Mutter heulte oft. Bei jedem kleinen bisschen heulte sie. Sie hörte am liebsten nicht mehr auf zu heulen. Beim Abendbrot brauchte nur ein Löffel herunterzufallen, dann heulte sie. »Musst du mich immer erschrecken?« fragte sie. Nu schwieg. Er wusste, dass sie gleich heulen würde. »Das machst du doch nur mit Absicht.« »Was denn?« fragte Nu. »Was denn, was denn?« Jetzt begann sie zu heulen. Nu durfte nicht sagen, dass es doch passieren konnte, dass ein Löffel herunterfiel. »Dein Doch kann ich nicht mehr hören, das fällt dir wohl gar nicht mehr auf, dass du immer zu Doch sagst.« Fiel ihr selbst ein Löffel herunter, schreckte sie auch zusammen. Dann schimpfte sie über Nu oder über seine Schwester oder über seine Brüder und heulte dann. »Ja, guck nur, du sollst essen.« Nu aß. Er schmierte sich immer nur Leberwurst aufs Brot. Unter die Leberwurst schmierte er nicht einmal Butter. Er blickte auf den Tisch und wollte etwas anderes essen. »Fisch«, überlegte er. Fisch schmeckte ihm nicht. »Bierschinken«, Bierschinken schmeckte ihm auch nicht. »Käse«, Käse schmeckte ihm auch nicht. Er aß wieder nur Leberwurst. »Kannst du nicht einmal etwas anderes essen?« fragte seine Mutter. Darauf hatte Nu gewartet. »Es ist doch nichts anderes da«, sagte er. »Wieder dein Doch, das werde ich dir noch abgewöhnen. Iss etwas anderes, das ist überhaupt nicht gesund, immer nur Leberwurst zu essen.« Nu aß etwas anderes, aber es schmeckte ihm tatsächlich nicht. Am nächsten Tag aß er wieder nur Leberwurst. »Du isst ja schon wieder Leberwurst.« »Unser Leberwurst, Heinz«, sagte Nus Vater, der später zum Essen kam. Da das Zureden nicht half, spottete er. Vielleicht half der Spott. Nu aß aber weiterhin nur Leberwurst. Er schnitt das Brot in Häppchen, damit er vom Brot nicht abbeißen musste, weil man dann den Abdruck seiner schiefen Zähne sah. »Gut, iss Leberwurst. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ein Kind ohne Vitamine. Du machst so lange, bis dir die Zähne ausfallen. Du liest doch so viel. Da weißt du doch, dass bei Vitaminmangel die Zähne ausfallen. Oder willst du eine zahnlose Minna werden?« Nu ging mit dem Emailletopf in den Keller. Im Keller war es kühl, auch jetzt im Sommer. Dort stand der Topf mit dem ungesüßten Tee, von dem er trinken durfte, so viel er wollte. Im Topf hing die Kelle, mit der schöpfte er sich einen Becher voll. Nu glaubte immer, im Keller wären Ratten. In jedem Keller waren doch Ratten. Er hatte am Fluss unten eine Ratte gesehen, die aus der Höhle lief, in der er manchmal spielte. Er blickte sich um, während er trank. Oft vergaß er aber, an die Ratten zu denken. Im Keller machte er Liegestütze, weil er keine dünnen Arme mehr haben wollte. Er wollte jeden Tag Liegestütze machen und Kniebeuge. Aber auch das vergaß er. Der Emailletopf knirschte auf dem Steinboden, als ihn Nu mit dem Fuß zu den Kartoffeln schob. Er war zu faul, sich zu bücken und den Topf in die Hand zu nehmen. Die Kartoffeln lagen im Schatten. Das Licht der Lampe kam nicht bis zu den Kartoffeln hin. Deshalb konnte Nu die faulen Kartoffeln nur schwer sehen. Er sollte die faulen Kartoffeln in den Eimer werfen, der neben der Kartoffelstiege stand. Das ekelte ihn, in faule Kartoffeln zu greifen. Die waren weich und platschten so. Obenrum waren die Kartoffeln meist nicht faul, aber untenrum, das war gemein. Nu griff mit Daumen und Zeigefinger einzeln nach den Kartoffeln, um nicht in die faulen Stellen zu fassen. Und die faulen Kartoffeln ließ er doch in der Stiege liegen, anstatt sie in den Eimer zu werfen. Er warf lieber gute Kartoffeln in den Eimer und stocherte dann mit einem Stock die faulen Kartoffeln, die schon im Eimer lagen, über die guten Kartoffeln drüber. Der Topf war bald voll und er ging die Kartoffeln waschen. In der Küche stellte er den Topf auf dem Tisch ab. »Fertig«, sagte er. Seine Mutter putzte Mohrrüben. Nu stellte sich an den Küchenschrank, polkte den Dreck unter seinen Fingernägeln hervor und sah ihr zu. Wie seine Mutter da saß, die Beine nackt, das Kehrblech auf dem Schoß, auf das Kehrblech fielen die schmutzigen Streifen der Mohrrüben. Sie schnitt die Mohrrüben, nachdem sie sie gesäubert hatte, der Länge nach zweimal durch und dann in dünne Scheiben, so dass jede Scheibe in Viertelkreisen in den Topf fiel. Seine Mutter musste immer im Haushalt arbeiten, dachte Nu. Immer musste alles sauber sein, sonst war sie nicht zufrieden. Kein dreckiges Geschirr durfte rumstehen und kein Striemen auf dem gebohnerten Fußboden sein. Er fragte seine Mutter etwas. Das würde sie ablenken, falls sie noch eine Arbeit für ihn hatte. Sie antwortete, wie sie meist antwortete, wenn er sie etwas fragte. »Was fragst du?« Mit seiner Mutter konnte er sich gar nicht unterhalten. Seine Mutter erzählte nicht gern. Er fragte sie manchmal nach Leuten im Dorf und wie es im Dorf früher gewesen war, weil seine Mutter war im Dorf aufgewachsen. Sein Vater war hier nicht aufgewachsen, der war 10 Kilometer weiter aufgewachsen, in einer kleinen Stadt, die hieß Bennekenstein. Der Name kam daher, dass eine alte Frau sich müde auf einen Stein gesetzt hatte und nicht mehr aufstehen konnte und dann gefragt hatte, Bennekenstein? Sowas erzählte sein Vater, aber seine Mutter erzählte sowas nicht. Seine Mutter wusste noch, wie die Amerikaner gekommen waren und das Dorf eingenommen hatten. Da sollten die Deutschen die Brücke sprengen, die gleich hinter dem Haus lag. Dann wäre ihr Haus bestimmt zerstört worden. Die Deutschen verteidigten sich aber, ohne die Brücke zu sprengen. Daraufhin zogen sich die Amerikaner zurück, um am nächsten Tag mit Kanonen die Brücke erneut anzugreifen. Die meisten der deutschen Soldaten flohen in die Wälder. In die Wälder war man schon im 30-jährigen Krieg geflüchtet, erzählte Nus Vater. Einige der Deutschen kamen bei den Kämpfen ums Leben. Eine Woche vor Kriegsende noch. Ganz jung waren die gewesen. Das sah man an den Grabsteinen, die auf dem Friedhof standen. Manche waren erst 18 oder 19 Jahre alt gewesen. Nu fragte seine Mutter, ob denn im Dorf gar kein Haus zerstört worden war, als die Amerikaner das Dorf eingenommen hatten. 2 Häuser waren zerstört worden, aber die standen nicht mehr. Die hatte man ganz abgerissen. Das fand Nu schade. Er hätte gerne die zerstörten Häuser gesehen. Die Amerikaner waren später wieder abgezogen und dann waren die Russen gekommen. Das Gebirge war geteilt worden, eine Hälfte hatten die Amerikaner bekommen und eine Hälfte die Russen. 500 Meter fehlten nur, dann würden sie jetzt bei den Amerikanern wohnen und nicht bei den Russen. Bei den Amerikanern ging es nicht so streng zu wie bei den Russen. Die Russen kannten auch nicht die Zivilisation. Die kannten nicht einmal einen Wasserhahn. Wenn die einen Wasserhahn sahen, dachten sie, das Wasser fließt aus der Wand. Dafür waren bei den Russen die Städte ganz sauber. Da lag nirgends Papier rum und wenn da jemand eine Zigarettenkippe auf den Fußweg warf, dann hob ein anderer sie gleich auf und er sah den, der die Zigarettenkippe weggeworfen hatte, strafend an und der schämte sich dafür und warf nie wieder eine Zigarettenkippe einfach auf den Fußweg. Das hatten sie im Russischunterricht gelernt. Das mit dem Wasserhahn hatten sie nicht im Russischunterricht gelernt. Das wusste man so. Bei den Russen trank auch niemand. Und wenn mal einer trank, dann wurde er von der Miliz in eine Zelle gefahren zur Ausnüchterung. Und dann musste er alles bezahlen, den Transport in die Zelle und das Essen und alles. Und dann trank der nicht so schnell wieder. In den Wohngebieten hatten die Russen Tafeln aushängen. Damit wurden vorbildliche Bürger ausgezeichnet, dass ihr Foto auf eine solche Tafel geklebt wurde. Und in den Schulen war ebenfalls alles sauber. Da warf kein Schüler auch nur einen Apfelgriebsch auf den Fußboden. Und die Russen waren nicht so reich wie die Leute hier, weil die Russen halfen den armen Ländern, obwohl sie selbst nicht so reich waren. Und die Felder bei den Russen reichten bis an den Horizont. Das konnte sich hier niemand vorstellen, wie groß die Felder bei den Russen waren. Nus Vater sagte, deshalb sehen die Häuser der Russen auch so verwahrlost aus, wenn die bei uns wohnen, weil es bei denen zu Hause so sauber ist. Wenigstens hatten die Russen den Deutschen Brot gegeben nach dem Krieg. Und die Amerikaner hatten nur Kaugummis verteilt. Die Amerikaner hatten die Kaugummis von ihren Autos heruntergeworfen, aber die Russen hatten den Deutschen das Brot in die Hände gereicht. Von Kaugummis konnte niemand satt werden, aber von Brot. Die Amerikaner, das waren Salonsoldaten, die wollten nicht schmutzig werden. Aber den Russen machte der Dreck nichts aus. Die Deutschen hatten erst über die Russen gespottet, dass die zerlumpt waren und dass deren Waffen nichts taugten. Aber dann hatten sie selbst erlebt, was deren Waffen taugten. Die Waffen der Russen schossen nämlich auch, wenn Dreck in den Waffen war. Da mussten die Deutschen ihre Waffen erst reinigen. Und die Russen hielten auch die Kälte aus, in der die Deutschen erfroren, weil sie eine solche Kälte gar nicht kannten. Dann waren die Deutschen zerlumpt und krochen auf allen Vieren aus Russland raus. Die Russen konnte eben noch nie jemand besiegen, nicht mal Napoleon. Nur spielte, dass die Russen kamen. Die Russen griffen den Tisch an, der Tisch war Deutschland. Die Russen wollten den gedeckten Tisch erobern. Nur musste den Tisch abräumen. Er griff zuerst nach der Wurstbüchse, die war am größten. Er legte den Deckel auf die Wurstbüchse und stellte sie in den Kühlschrank. Dabei duckte er sich, weil die Russen ihn von ihren Flugzeugen aus beschossen. Nur wurde am Bein getroffen und humpelte zum Tisch zurück. Er nahm die Käsebüchse und die Butterdose und lief unter dem Maschinengewehrfeuer der Russen wieder zum Kühlschrank. Im Kühlschrank waren die Käsebüchse und die Butterdose gerettet. Hinter Nus Rücken bombardierten die Russen den Tisch. Die Russen wollten die deutsche Armee vernichten, aber Nu half der deutschen Armee. Er räumte die Brettchen ab, die nahmen den meisten Platz ein. Er wischte die Brettchen im Waschbecken ab, die Brettchen versteckte er im Küchenschrank. Die Russen würden kaum noch was bekommen. Nu ahmte das Gedröhn der Bomber nach. Die Bomber griffen vom Kühlschrank aus an. Nu brachte die Tassen vor den Russen in Sicherheit. Er spülte die Tassen im Waschbecken aus. Die Russen würden nicht sehen, was die Deutschen getrunken hatten. Nu trug auch die Messer zum Waschbecken. Die Messer waren kostbar. Damit konnten sich die Deutschen später noch bewaffnen. Er wischte die Messer ab und trocknete sie und versteckte sie im Besteckkasten. Das Brot hätte Nu beinahe vergessen. Er lief mit dem Brot in die Speisekammer. Ein Rest Fisch stand noch auf dem Tisch, in einer Fischbüchse. Nu griff im Vorbeilaufen nach der Fischbüchse. Da schwappte etwas Soße über, die Nus Hand bekleckerte. Nu war auch an der Hand getroffen. Er spülte das Blut im Waschbecken ab. Da konnten die Russen nicht sehen, dass er getroffen war. Nun lagen bloß noch Krümel auf dem Tisch. Den Russen sollten auch die Krümel nicht gehören. Nu sammelte die Krümel mit dem Lappen ein und schüttelte die Krümel in den Ausguss. Der Tisch würde leergefegt sein, wenn die Russen kamen. Die Russen landeten auf dem Tisch. Sollten sie doch. Sie würden nichts mehr finden. Sie würden nur den leeren Tisch besetzen. Nu dachte oft über die Russen nach. Seine Brüder hatten behauptet, dass die Deutschen selber Schuld hatten, dass sie in Stalingrad verloren haben. Da war sein Vater wütend geworden. »Was?« sagt es nochmal. »So?« Woher wisst ihr denn, was in Stalingrad passiert ist? Was hatten die Deutschen denn in Stalingrad zu suchen? Ich habe euch gefragt, woher ihr wissen wollt, was in Stalingrad passiert ist. Du warst auch nicht in Stalingrad, du warst ja erst 6 Jahre alt. Im Chor, ja? Oh, seid ihr schlau geworden, mächtig schlau seid ihr geworden. Da haben sie euch was Schönes beigebracht in eurer Schule. Und an euren Großvater denkt ihr gar nicht. Nus Großvater, der Vater seines Vaters, war im Krieg geblieben, vor Stalingrad. Da hatten die Russen einen Kreis geschlossen und ihn erfrieren lassen. Nu hatte erwartet, dass seine Mutter so antworten würde. »Was fragst du?« Als ob er nicht fragen durfte. »Ich frage nur so.« »Nur so fragt man nicht. Irgendwas willst du doch.« »Ich will nichts.« »Dann frag nicht.« Sie musste ihm jedes Wort aus der Nase ziehen, aber das musste er auch, ihr jedes Wort aus der Nase ziehen. Nur wenn sie in der Veranda saß und strickte, die dicken, nackten Beine hochgelegt, war es anders. Sie sagte dann auch nicht mehr viel, aber sie schimpfte dann auch nicht gleich. Sie hörte Blasmusik beim Stricken und wenn er sich zu ihr setzte, stellte sie die Musik sogar leiser. Sie hörte das Schrumtata, Schrumtata gern. Seine Mutter fuhr auch ins Theater, zu Operetten. Dann sprühte sie sich Spray unter die Achseln und hängte sich eine Kette um. Aber die Kette verdeckte die Flecken am Hals auch nicht. Und sein Vater klopfte ihr auf den Hintern. Sein Vater war etwas kleiner als seine Mutter, auch weil die Frisur seiner Mutter so hoch stand. Als seine Mutter zur Kur gefahren war, hatte sie seinem Vater Briefe geschrieben, die hatte nur gelesen. »Ich vermisse dich«, hatte seine Mutter geschrieben, »trotz unserer kleinen Streitereien.« »Na, du langweilst dich wohl.« »Ich langweile mich nicht.« »Es müsste immer Sonntag sein«, fügte er hinzu. »Warum? Weil du da nicht arbeiten brauchst?«, fragte seine Mutter. »Das wäre doch schön, wenn man nie arbeiten müsste.« »Dann würdest du dich bald langweilen.« Das glaubte er nicht. Arbeiten musste er mehr als genug. Niemand in seiner Klasse musste so viel arbeiten. Sein Vater baute immer. Einen Kohlenkeller, eine Gartenlaube, eine Garage, da musste er immer helfen. »Ein großes Grundstück erfordert eben auch Arbeit. Außerdem kann dir das nicht schaden, wenn du handwerklich etwas lernst. Wir mussten früher viel mehr arbeiten. Von der Schule gleich aufs Feld. Was meinst du, wo das Essen herkam nach dem Krieg? Das war nicht wie heute.« »Was hattet ihr denn zu essen?« »Das weißt du doch.« »Nein, das weiß ich nicht. Lebensmittel auf Marken?« »Das auch, ja.« »Und was noch?« »Was wir geerntet haben.« »Kartoffeln? Also weißt du es doch.« »Ihr habt den Wald gerodet, wo jetzt Müllers Wiese ist?« »Nicht, wo Müllers Wiese ist, daneben.« »Ach, daneben. War das schwer?« »Natürlich war das schwer. Was denkst du denn?« »Und eine Kuh habt ihr auch gehabt?« »Eine Kuh und eine Ziege.« »Und bis wann?« »Lange noch.« »Als ich schon geboren war?« »Länger. Ich kann mich nicht dran erinnern. Dafür warst du zu klein.« »Und wo war der Stall für die Kuh und die Ziege?« »Neben der Werkstatt.« »Und in der Schule habt ihr auf Schiefertafeln geschrieben?« »Ja.« »Und wo war die Schule?« »Da, wo jetzt das Kino ist.« »Ihr seid im Kino zur Schule gegangen?« »Das war damals noch kein Kino. Für Kino hatten wir keine Zeit.« Sein Großvater, der Vater seiner Mutter, musste ein feiner Kerl gewesen sein. Über den sagte sein Vater nur Gutes. Gegen den war nichts einzuwenden. Wenn der länger gelebt hätte, wäre manches anders gekommen. Nu wusste, was dann anders gekommen wäre. Dann hätte er jetzt nach seiner Großmutter, der Mutter seiner Mutter, fragen dürfen. So durfte er das nicht. Seine Großmutter wohnte oben im Haus. Mit der durften sie nicht sprechen. Die hieß die Alte. Den Namen hatte sein Vater ihr gegeben. Oma sollten sie nicht mehr sagen. Sein Vater hatte die Alte rausgeschmissen, weil sie sich immer in Dinge einmischte, die sie nichts angingen. Überall wollte sie mitreden und ihren Senf dazugeben, sagte sein Vater. Sein Vater hatte ihr Geschirr auf die Treppe gestellt, damit konnte sie ihren eigenen Haushalt gründen. »Wir wollen dir nichts wegnehmen«, hatte sein Vater ihr zugerufen. Die Alte stand auf dem Treppenabsatz und stampfte mit dem Stock auf den Boden. »Geh mir aus der Latichte«, sagte sein Vater ruhig. Er regte sich überhaupt nicht auf. »Habe ich das nötig, mich aufzuregen?« »Du hast den Teufel im Leib«, schrie die Alte, »den Teufel! Von Anfang an habe ich das gewusst.« Nu stand hinter der Küchentür. Er wollte auf den Flur hinausstürzen und die Alte anschreien, »Du hast den Teufel im Leib!« Sie sah auch aus wie der Teufel, mit ihren zerzausten Haaren und ihrer Brille mit den dicken Gläsern. Die Alte trug ihr Geschirr die Treppe hoch, die golden verzierte Teekanne und die Teller mit den geschwungenen Rändern. Sogar die Zuckerdose stellte sein Vater ihr auf die Treppe, mit Zucker drin. »Was deins ist, kann deins bleiben«, rief er der Alten nach. »Und lass dich hier nicht mehr blicken.« Seitdem durften sie mit der Alten nicht mehr sprechen. Seine Brüder durften der Alten Kohlen hochbringen, aber nicht sprechen mit ihr. Die Alte bot seinen Brüdern immer Kekse an, die nahmen sie nicht. Die Alte war tabu, hatte sein Vater gesagt. Tabu war ein Wort aus der Südsee, und wer tabu war, war so böse gewesen, dass ihn nicht einmal jemand ansehen durfte. Nu guckte die Alte trotzdem an, wenn sie die Treppe runterging, aber erst guckte er an ihr vorbei. Die Alte hatte ein Überbein, deshalb hatte sie so dicke Füße und ihre Schuhe knarzten. Bei ihr in der Wohnung roch es. Das merkte Nou, wenn sie die Tür öffnete. Sie ließ die Tür manchmal offen stehen und schlurfte in den Keller, um sich selbst Kohlen zu holen. Und ihren Nachttopf trug sie auch die Treppe runter, das roch auch. Als seine Mutter nach Hause kam, hatte die Alte schon alles Geschirr die Treppe raufgetragen. Seine Mutter durfte auch nicht mehr mit der Alten sprechen. Vielleicht wollte sie das auch gar nicht. Die Alte war zwar ihre Mutter, aber sie war auch die Alte. Genau wusste Nou aber nicht, ob seine Mutter mit der Alten sprechen wollte. Er wunderte sich nur, dass seine Mutter nie über die Alte sprach. Sein Vater machte sich gar nichts draus, über die Alte zu sprechen. »Poltert die Alte wieder rum?«, fragte sein Vater, wenn der Alten in ihrer Wohnung der Stock runterfiel, was man in der Küche hörte. Und wenn die Alte in die Kirche ging, sagte sein Vater, »Beim Heiland kann sie sich beschweren. Der wird ihr ganz sicher Recht geben.« Nou alte Leute gingen noch in die Kirche, außer Weihnachten, da gingen viele Leute in die Kirche. Die Alte würde bald sterben. Das war an einem Sommertag, an dem Nou Holz hacken musste. Holz hacken konnte er schon, mit dem kleinen Beil zwar, aber immerhin. Zuerst war er stolz gewesen, dass er lernte, Holz zu hacken, doch das war schon eine Weile her. Er sollte Splitter hacken, zum Feuer anzünden. Das dauerte länger als große Stücke zu hacken, weil er immer zu aufpassen musste, dass er sich nicht in die Finger hackte. Bei großen Stücken konnte er das Holz einfach auf den Klotz legen und zuschlagen. Die Alte ging spazieren, den Bahndamm hoch zum Birkenwäldchen. Das war ein schmaler Weg, der schattig und kühl war. Oberhalb des Bahndamms stand eine Bank. Da saß die Alte oft. Da wollte sie wohl hin. Laufen konnte sie kaum noch, jedenfalls keine weiten Strecken mehr. Am Bahndamm wurde sie dann vom Zug überfahren. Eigentlich pfiff der Zug vor dem Weg, das hätte die Alte hören müssen. Und laut war der Zug sowieso. Die Lok stieß Dampf aus und stampfte und der Berg zitterte. Nou hörte den Zug bremsen, hackte aber weiter Holz, bis sein Vater kam und sagte, die Alte wäre vom Zug überfahren worden. »Sie«, sagte er und wies auf die Zimmer der Alten. »Die Alte«, sagte er nicht. »Hör auf mit Holzhacken«, sagte er noch. Nou dachte, dass man es hatte riechen können, dass die Alte bald sterben würde. Der Tod roch nämlich. Das hatte Nou an der Kaffeetasse seines Vaters gelernt. Sein Vater trank den Kaffee immer nur bis zur Hälfte aus, dann stellte er die Tasse auf den Kühlschrank und sagte, »Da steht der Tod dran.« Dann durfte niemand die Tasse berühren. Seine Mutter wollte die Tasse ausleeren und abwaschen, aber das durfte sie nicht. Sein Vater trank den Kaffee noch, nur manchmal vergaß er das, und dann begann der Tod zu riechen. Über der Tasse lag die Untertasse, aber der Kaffee roch trotzdem. Dunkle Streifen hinterließ der Kaffee in der Tasse da, wo sein Vater einen Schluck getrunken hatte. Sein Vater süßte den Kaffee sehr stark, er schaufelte regelrecht Zucker hinein. »Dass du das trinken kannst«, sagte seine Mutter. Er konnte das trinken, der Kaffee schmeckte ihm kalt und süß am besten. Da steht der Tod dran. Das war wie mit der Alten. Die Alte war tabu, die durften sie auch nicht berühren, nicht die Hand geben und nicht guten Tag sagen. Und die Alte hatte auch so komisch gerochen. Nou erzählte in der Schule, als die Alte tot war, dass er zuletzt noch mit ihr gesprochen hatte. Vielleicht hatte er überhaupt als Letzter mit ihr gesprochen. Das war glattweg gelogen. Er hatte die Alte nur den Gartenweg hinuntergehen sehen. Gleich erzählte auch jemand anders, dass Herr Hackbart die Alte noch getroffen hatte, gerade vor dem Bahndamm. Und die anderen wussten auch, dass er mit der Alten gar nicht hatte sprechen dürfen, das wussten alle. Sowas sprach sich rum. »Dann habe ich eben als Vorletzter mit ihr gesprochen«, dachte Nou. Er erzählte oft etwas, von dem er vorher nicht wusste, dass er es erzählen würde. Dann glaubte er dran, dass es so gewesen war, wie er es sagte. Schon in dem Moment, in dem er sprach, glaubte er das. Deshalb sagten alle, dass er ein Lügenbold war. Das klang wie Bolzen, was man zu Kacke sagte. Einen Bolzen ablegen, hieß das. Auch Fußballspielen konnte Bolzen sein, rumbolzen, wenn einer hart spielte. Einmal erzählte Nou, dass sie 12 Brote im Keller liegen hatten, deshalb würden sie nie verhungern können. Da lachten sie alle. 12 Brote, was der für einen Mist erzählt. Und einer drohte ihm, ihn eins in die Fresse zu schlagen, weil er solch einen Mist erzählte. Die Fresse polieren, hieß das. Seinem älteren Bruder war einmal die Fresse poliert worden. Da musste ihm die Lippe genäht werden. Sein Bruder war im Schuleingang zu schnell gelaufen, deshalb hatte ihm einer vom Ordnungsdienst die Fresse poliert. Die vom Ordnungsdienst trugen eine rote Binde und die durften sich die rausfischen, die zu schnell liefen. Aber die Fresse polieren durften sie denen nicht. Deshalb wurde der vom Ordnungsdienst dann abgelöst. Sein Bruder konnte eine Weile nicht sprechen, nur nuscheln. Und er musste Haferflockensuppe und sowas essen, wegen seiner genähten Lippe. Sein Anorak war mit Blut verschmiert gewesen, der schöne neue Anorak. Den mussten die Eltern von dem, der das angerichtet hatte, bezahlen. Und eine Schulstrafe erhielt er auch. Nu hatte auch schon mal einem die Fresse poliert. Da war er gerade in die erste Klasse gegangen. Er hatte sich an einen Größeren rangetraut. 2 Jahre älter als er war der gewesen. Dem hatte er eins reingeschlagen. Eins in die Fresse und eins in die Magengrube. Da hatte der sich gekrümmt. Aber 2 hatten den auch festgehalten beim 2. Schlag in die Magengrube. Das war feige. Und gerade der Sohn der Frau Doktor war das. Das gab einen Aufstand. Nu sollte sagen, weshalb er das getan hatte. Aber das wusste er nicht. Das war einfach so gekommen. Die Frau Doktor besuchte seine Eltern zu Hause und seine Mutter schenkte ihr ein Plasterauto für ihren Sohn. Nu wollte lieber nicht daran denken, was danach los war. »Wenn das schon so anfängt mit dir«, hatte sein Vater gesagt, »was soll dann noch werden?« Nu ging heimlich in die Wohnung der Alten, nachdem die Alte tot war. Seine Mutter war auf der Beerdigung der Alten. Ob sie da mit ihrer Schwester sprechen würde, überlegte Nu. Vielleicht würden sich die Schwestern bei der Beerdigung vertragen. Das ganze Dorf redete über sie, über diese zerstrittene Familie. Das hatte ihm sein Bruder erzählt, sein ältester Bruder. Der würde deshalb wegziehen, weil er das nicht mit anhören wollte. Nu holte die Schlüssel für die Wohnung der Alten vom Küchenschrank. Der Schlüssel lag gleich neben dem Trafo für die Klingel. Er schloss die Wohnungstür der Alten auf und schloss sie hinter sich wieder zu. Da stand das Bett der Alten mit dem Nachttopf darunter. Und auf das Kopfkissen war gestickt, Träume süß. Das war auch auf sein Kopfkissen gestickt, Träume süß. Nu ging in das 2. Zimmer und stand dort eine Weile. Es war dämmerig in dem Zimmer und es roch. Auf dem Tisch lag ein Wollknäuel, in dem 2 Häkelnadeln steckten. Die Schale mit den Keksen stand dort und die Zuckerdose, die Nu kannte. Auf der Kommode lag ein 5-Mark-Schein, zur Hälfte geknickt und halb unter einem beigen Deckchen. Nu streckte die Hand aus und betastete den Schein. Die Alte brauchte das Geld nicht mehr. Er zögerte, dann steckte er das Geld ein. Er verließ hastig die Wohnung, wusste nicht mehr, ob sie einmal oder 2-mal verschlossen gewesen war, verschloss sie einmal und legte den Schlüssel wieder auf den Küchenschrank. Er fühlte sich reich. Er würde prahlen können, wie viel Geld er besaß. Er überlegte, ob das eine Schande war, weil die Alte tot war. Vielleicht brachte das Geld von Toten Unglück.